na na na na na na na na na na na na. Und der Richter schreit, ich war der Täter. Der Richter schreit, ich war der Täter. Doch heute bin ich ein Star, so wie Neymar. Bin ich ein Star, so wie Neymar. Und die Kachbar auf Bäder. Und die Kachbar auf Bäder. Sie lenkt an meinem Jarak und ich schau mein Paper. Und der Richter schreit, ich war der Täter. Doch heute bin ich ein Star, so wie Neymar. Und die Kachbar auf Bäder. Sie lenkt an meinem Jarak und ich schau mein Paper. Weil du brauchst keine Gegner. Ach komm, wir wechseln das Thema. Ich bin 22 Zoll Räder und die sitze aus Leder. Und der Richter schreit, ich war der Täter. Doch heute bin ich ein Star, so wie Neymar. Und die Kachbar auf Bäder, sie legt an meinem Jarak und ich schau mein Paper. Weil du bleib keine Gegner. Ach komm, wir wechseln das Thema. Ich bin 22 Zoll Räder und die sitze aus Leder. Hier in meiner Welt geht's um Umsatz. Bau mir ein LA, ich roch ihn zur Hälfte, der Rest ist für Tupac. Ich hab Geld und Masari gebunkert, nenn mich nicht Bruder. Außer wenn du mich kennst. Bra, ich schraub ein paar Weed, fahre vor einem Benz zu der Gucci Boutique. Sag mir, bra, was will Beef? Ich mach Paradas Keys, Käppi tief und ich schieß. Roll im Benz, ich mein Kiez. Locker, easy, Kolleg. Ja, der Bra von sich ein Respekt. Auch wenn's keiner von euch versteht, dass der lila Batzen mir schmeckt. Komm und baller sie weg. Nur noch Cash in meinem Head. Jeder Song ist ein Brett. Roll noch ein, ich bin fett. Roll noch ein für den Bra. Und ich zieh am Saru. Komm, wir vergessen, was war. Denn ab heute geht es uns gut. Bra, ich krieg nicht genug. Alle Scheine sind bunt. Du hältst besser den Mund. Wenn die Kripo mich sucht, versteck ich mich bei Freunden. Ich geh los, bedroh den Zeugen. Ja, ich sitz vor Gericht, die Beweise sind frisch, doch ich werde alles leugnen. Und der Richter schreit, ich war der Täter. Der Richter schreit, ich war der Täter. Doch heute bin ich ein Star, so wie Neymar. Bin ich ein Star, so wie Neymar. Und die Kachbar auf Bäder. Und die Kachbar auf Bäder. Sie legt an meinem Jarak und ich schau mein Paper. Und der Richter schreit, ich war der Täter. Doch heute bin ich ein Star, so wie Neymar. Und die Kachbar auf Bäder. Sie legt an meinem Jarak und ich schau mein Paper. Weil du brauchst keine Gegner. Ach komm, wir wechseln das Thema. Ich bin 22 Zoll Räder und die sitze aus Leder. Es war dunkel, doch ich sah das Licht, ey. AK tickt nicht, nein, ich warte nicht, ey. Hör mein Album, alles Hits, ey. Ja, wirst du Bescheid? Gebe Gas, ja, mein Jahre fährt, ey. Fahr durch die Straßen im Rari, ja. Mache jetzt Urlaub auf Bali, ja. Spiel mit der Bitch in der Barbie, ja. Bin ein Playboy, so wie Kali, ja. Oh no, no, no, das ist Flow in meine Flows. Traue nur meinem Bros, traue nur meinem Bros. Fliegen drauf bis zum Mond, ey. Diamanten aus Antwerpen, ey. Ja, wir bleiben bis wir sterben, ja. Ja, Digga, glänzen so wie Sterne, ja. Und der Richter schreit, ich war der Täter. Der Richter schreit, ich war der Täter. Doch heute bin ich ein Star, so wie Neymar. Bin ich ein Star, so wie Neymar. Und die Kachbar auf Bäder. Und die Kachbar auf Bäder. Sie legt an meinem Jarak und ich schau mein Paper. Und der Richter schreit, ich war der Täter. Doch heute bin ich ein Star, so wie Neymar. Und die Kachbar auf Bäder. Sie legt an meinem Jarak und ich schau mein Paper. Weil du brauchst keine Gegner. Ach komm, wir wechseln das Thema. Ich bin 22 Zoll Räder und die sitze aus Leder. Und der Richter schreit, ich war der Täter. Doch heute bin ich ein Star, so wie Neymar. Und die Kachbar auf Bäder, sie legt an meinem Jarak und ich schau mein Paper. Weil du brauchst keine Gegner. Ach komm, wir wechseln das Thema. Ich bin 22 Zoll Räder und die sitze aus Leder. Berlin, Berlin.